Also, wollen wir noch mal gucken, ob ich das nur hinkriege. Ob ich nicht schon komplett eingerostet bin. Schon ein bisschen was her, dass ich die letzte Sendung gemacht habe, ja. Gerüchteweise soll ich mir den ganzen Sommer die Sonne auf den Bauch habe scheinen lassen. Zumindest ist mir dieser Vorwurf neulich mal irgendwo untergekommen. Das war in den letzten paar Wochen kein Urlaub. Ich glaube, ich habe in den letzten paar Wochen mehr Podcasts produziert, als der wöchentliche Podcast normalerweise. Nun ja, vielleicht sollte ich mal die Musik abspielen. Musik ab! Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und nach der üppiger ausgefallenen Sommerpause, ich hatte gar nicht gedacht, dass das so lange auch geht ohne Nerd Nerd Nerd, melde ich mich mal wieder zurück, denn es wird Zeit. Das Sommerloch ist gefüllt, was immer das heißen mag, und wir gehen heute frisch ans Werk und gehe frisch ans Werk, ich bin ja alleine hier. Beinahe. Aber das hören wir dann auch gleich. Ich gehe nochmal eben durch die Themen durch. Gleich im Anfang möchte ich ein bisschen über meine Errungenschaften auf dem Kinderflohmarkt reden. Der ist wieder am Ende der Sommerferien gewesen. Wer sich daran erinnert, damals unsere zweite Folge bei Nerd Nerd Nerd hat sich auch schon um den Kinderflohmarkt gedreht. Irgendwie ist das ein netter Punkt, auch in die Podcast-Saison wieder einzusteigen. Dementsprechend rede ich da ein bisschen drüber, was ich da so alles gefunden habe. Dann geht's weiter mit Marvels Secret Wars, dieses Mal mit Ausgabe 5. Dann haben wir Captain Berlin. Da hatte ich drüber gesprochen, dass ich mir die Serie angucken möchte, sobald ich Ausgabe 4 habe. Die liegt hier jetzt vor. Dann kommt Max mit einem kleinen Gastbeitrag, worüber ich mich sehr freue, nämlich über den Episoden-Horror, Brutalo-Slasher, Angstfilm German Angst. Da ist nämlich Jörg Buttgereit, der Erfinder von Captain Berlin, eben auch filmisch zu sehen. Mit einem Beitrag zu diesem dreiteiligen Angstwerk. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Dann geht's weiter mit Grant Morrisons 18 Days. Das ist eine Reihe, die ist jetzt bei einem, etwas ambitionierten kleinen Verlag namens Graphic India gestartet. Da schauen wir mal rein. Dann geht's weiter mit Big Bang Universe Nummer 1 von, jetzt muss ich mal eben gucken, auf jeden Fall von Big Bang Comics, den anderen Verlag weiß ich gerade nicht. Und dann gibt es noch einen Klassiker, das mache ich ab jetzt jede Ausgabe, dass ich ein klassisches Comic bespreche, nämlich in dieser Ausgabe wird es Man of Steel Nummer 30 sein aus dem Jahre 1994 und auch da dann entsprechend später was dazu. Und dann geht es noch in die Previews. Genau. Ja. So. Am letzten Wochenende in den großen Ferien, ja, damals als Kind haben wir immer große Ferien gesagt, das war immer schön. Ja, große Ferien sind das nicht mehr. Wenn man arbeiten geht, gibt es eigentlich sowas wie Ferien nicht. Na, eigentlich schon, ich arbeite in der Schule. Ja, ich hatte auch Ferien, keine Ahnung. Jedenfalls am Ende der Sommerferien, am letzten Wochenende, so ist es immer, findet hier in Rheine der, in Anführungszeichen, größte Kinderflohmarkt Deutschlands statt. Wobei ich gleich nochmal dazu komme, ob dieser Kinderflohmarkt diesen Titel auch tatsächlich verdient hat oder nicht. Für mich ist das immer ein ziemliches Highlight und das bereits seit ungefähr 5 Jahren. Also ich gehe seit 2010 jedes Jahr auf diesen Kinderflohmarkt, auf die eine oder andere Art, immer auf der Suche nach, ich weiß es nicht, also man geht ja immer auf den Flohmarkt auf der Suche nach irgendwas, ich eigentlich nicht, ich gehe immer auf den Flohmarkt und guck mal, was es so gibt. Ich bin da, glaube ich, wirklich wie so eine Frau beim Window-Shopping, beim Schaufensterbummel, einfach mal reingehen, gucken, was es so gibt. Und dann hole ich mir eine Handtasche und die kann man dann so halten. Das waren jetzt irgendwelche schlechten Mario-Bart-Witze, Entschuldigung. Das war nicht beabsichtigt. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber egal. Und in diesem Jahr waren Max und ich unterwegs und da, wo an diesem Gratis-Comic-Tag ja mein Geburtstag gewesen ist, hat Max sich dann dieses Jahr für seinen Geburtstag den Kinderflohmarkt ausgesucht. Also vielleicht an dieser Stelle nochmal, ich habe zwar schon gratuliert, aber 8. August war in dem Fall Max Geburtstag. Nochmal alles Gute nachträglich. Lieber Max, ich weiß, dass du das hörst. Weil ich dich zwinge. Na egal. Und wir sind also sehr früh immer wieder, wir sind also wie immer sehr früh losgegangen, also eben schon um ich glaube dieses Mal um 7 Uhr, und sind dann über den Kinderflohmarkt geschlendert, und ja, relativ früh habe ich auch gemerkt, okay, es ist nicht mehr so viel, wie es noch vor 5 Jahren war. Also vor 5 Jahren hat man eben kaum noch einen Fuß voneinander bekommen, also man konnte sich in etlichen Teilen der Rheinenser Innenstadt kaum noch drehen oder bewegen, Mensch an Mensch, und das war dieses Mal einfach wirklich nicht so. Auch die Dichte an Flohmarktständen war nicht mehr das meiste. Man könnte meinen, es hätte am Wetter gelegen, weil es hat die ganze Nacht geregnet, also wirklich, es war wirklich Platzregen die ganze Nacht über, oder so Platzschauer möchte man fast schon sagen, und ich war wirklich besorgt, ob der Kinderflohmarkt nicht vielleicht doch ins Wasser fällt, weil ich glaube, so der letzte richtige Platzregen kam so um 5:30 runter, und da war ich dann wach, stand in der Balkontür und guckte nach draußen und war fast traurig, dass wir wahrscheinlich wegen des Wetters nicht auf den Kinderflohmarkt gehen können würden. Diese Fliege, ich hasse das, ich muss hier mal irgendwie was, ist egal. Auf jeden Fall war das auf jeden Fall ein bisschen so ein Angstfaktor. Es war nicht wirklich warm, es war also eigentlich sogar eine sehr feucht-kalte Luft. Aber es war jetzt nicht wirklich so kalt, aber es war schon, ich fand es, also es war nicht unbedingt bestes Flohmarktwetter. Normalerweise hat man auf dem Kinderflohmarkt auch mal gerne 30 bis 35 Grad. Das war in einem Jahr so, da waren es wirklich was übelst heiß an dem Tag. Und wir waren wirklich ab morgens 7:30 an dem Tag unterwegs, und als wir dann nachmittags im Comicshop saßen, waren wir alle also mehr als gar. Das war es in diesem Jahr tatsächlich nicht. Und wir sind auch eine andere Route gegangen als sonst, hatten dann also etliche Bereiche auch wesentlich früher abgegrast als in anderen Jahren, weil ich glaube, dass ich in diesem Jahr einfach wirklich mal eine andere Strategie verfolgt habe. Wobei, Strategie kann man es ja auch nicht wirklich nennen, weil man weiß ja nicht, was es gibt. Man kann sich darauf ja überhaupt nicht einstellen, was man jetzt eventuell an irgendeinem Stand findet, weil es kommt halt, wie es kommt. Und man muss dann halt mal gucken, was man so alles mitnehmen kann. Ich kann eine relativ gute Bilanz ziehen, weil ich hatte bloß 25 Euro mit und wollte eigentlich auch gar nicht jetzt großartig viel Geld ausgeben, was ich eigentlich auch in keinem Jahr jemals getan habe. Und hatte seit Jahren eigentlich so ein besonderes Ziel, nämlich eine alte Ausgabe von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Und zwar, ich glaube, die Ausgabe kommt tatsächlich, glaube ich, noch aus den 60ern oder ist auf jeden Fall eine relativ alte Ausgabe. Also nicht die, die man heutzutage so kennt mit diesem sehr knalligen, bunten Cover, sondern das ist so ein hellblauer Einband gewesen, und das Buch selber war so königsblau und hatte im Inneren sehr, sehr detaillierte und schöne Illustrationen. Und das war die Ausgabe, die ich damals als Kind gelesen habe. Das war mein Jim Knopf Buch damals. Und das ist irgendwann mal verloren gegangen bei einem Umzug oder weiß ich nicht, irgendwann mal mit im Altpapier gelandet, als ich mal irgendwie eine große Aufräumaktion hatte, kann ich nicht wirklich sagen, wo dieses Buch gelandet ist. Auf jeden Fall wollte ich eben das immer wieder haben. Und ich hatte dann tatsächlich irgendwann, vor zwei oder drei Jahren habe ich angefangen, nach diesem Buch zu suchen, auf verschiedenen Flohmärkten, und habe es nicht bekommen. Und wir waren dann also schon zu 3/4 über den Flohmarkt drüber und standen dann unten an der Ems bei einem Händler. Also unten an der Ems sind also tatsächlich auch die Händler, die dann so ein bisschen in Anführungszeichen kommerziell arbeiten. Da wo dann auch keine Kinder mit am Stand sind, weil das ist auch so eine Bedingung. Das heißt deswegen Kinderflohmarkt, weil Kinder mit am Stand sitzen sollen. Und natürlich nutzen das auch die Eltern, dann eben den ganzen alten Scheiß dort eben zu verkaufen. Trotz alledem soll da immer so ein Kind mit am Stand sitzen, und die machen immer so ein Gesicht wie, ich will gar nicht hier sein, ich will PlayStation zocken, ich will LeFloid gucken, und du merkst also, die wollen da überhaupt nicht sein und sind auch total genervt von der ganzen Aktion. Die Eltern meistens aber auch, also das ist, ich glaube, keiner von denen macht das gerne, und das ist auch wirklich, auch wenn es dieses Jahr weniger war, es ist auch wirklich immer voll. Ich weiß nicht, ich will nicht zu viel sagen, aber ich habe dieses Buch gefunden dieses Jahr. Ich habe in diesem Jahr endlich dieses alte, klassische Jim Knopf Buch gefunden, was ich als Kind hatte. Ich habe 6 Euro dafür bezahlen müssen, was ich ziemlich heftig fand. Ich hätte es gerne noch günstiger haben wollen, aber nachdem der Händler dann, nachdem ich ihn darauf angesprochen hatte, dass ich dieses Buch unbedingt haben wollte, war klar, dass ich dann auch diese 6 Euro bezahlen würde. Und er wollte erst 8 haben. Ich habe ihn dann auf 6 runtergehandelt, in Anführungszeichen runtergehandelt, weil ich wollte ihm erst 5 geben. Naja, dafür habe ich noch ein paar andere Schnäppchen gemacht, nämlich, ich glaube, dieses Tingles, Rosie, Freshly Picked, Rupee, Bla, Land, irgendwas, so ein in Anführungszeichen Ableger der Legend of Zelda-Reihe in einer sehr abgedrehten Form, das habe ich für 2 Euro bekommen. Ist jetzt nicht unbedingt der große Hit gewesen, dieses Spiel, aber ist halt ein richtiges, echtes, ja, ich will mal sagen, Action-RPG mit so ein bisschen Wirtschafts- und Verkaufen dabei und so eigentlich ein klassisches Action-Adventure, kann man da schon zu sagen, hat sehr viele RPG-Elemente und das ist ein Vollpreistitel eigentlich gewesen und nicht so ein zwischendurch Casual Game, wie es auf dem Nintendo DS ja gerne mal vorgekommen ist, und das habe ich, wie gesagt, für 2 € bekommen, wo ich gesagt habe, ja, weiß ich nicht, habe mich also wirklich gewundert, als das Mädel dann, also der Vater saß da mit den beiden Töchtern und ich sagte, ja, ich hätte gerne dieses Spiel, was soll es dafür geben? Und dann guckte dann Mädel mich an und sagte, ja, 2 €. Und ich gesagt, ja gut, dann handel ich schon gar nicht mehr. Habe mir diese 2 € in die Hand gedrückt. Max kam dann noch mit einem PlayStation-Spiel und sagte, ja, ich nehme noch dieses PlayStation-Spiel. Und dann sagte sie, ja, das kostet jetzt 2,80 €. Und ich saß daneben und dachte, was ist hier los? Und habe auch zu Max gesagt, komm, gib dem Mädchen 3 €. Ne, also, es ist total absurd. Vor allem, wenn man bedenkt, was für ein Spiel ich da gekauft habe. Nämlich in diesem Tingelspiel geht es auch wirklich ums Handeln, ums Geld verdienen, ums Geld ausgeben. Und wie suspekt das war, dass dieses Mädchen da also wirklich ein wahnsinnig schlechtes Geschäft gemacht hat, in meinen Augen. Ne, also ein Titel, für das sie wahrscheinlich das Doppelte, vielleicht Dreifache sogar, hätte verlangen können. Keine Ahnung. Man steckt ja auch nicht drin. Daneben habe ich natürlich auch wieder Comics gekauft, die es überall gab. Habe mich dieses Mal auch so ein bisschen auf Condor-Taschenbücher beschränkt. Die Condor-Taschenbücher nehme ich jetzt so ein bisschen als Vorwarnung für eine Hörerin. Die nehme ich alle mit nach Berlin. Ne? Also nur mal schon mal so als Vorwarnung. unter anderem ist da aber eben auch die erste Ausgabe von Jack Kirby's Silver Star dabei. Das war ein Comic, den hatte ich noch nicht. Das kommt aus Jack Kirbys Phase bei Pacific Comics, wo ja auch die ersten Geschichten von Captain Victory erschienen sind, und Silver Star ist sozusagen so nochmal Captain America von Jack Kirby in den 80ern. Und das kannte ich, wie gesagt, noch gar nicht. Da bin ich mal gespannt. Daneben habe ich noch, ich glaube, 2 Bücher der Gruppe X. Ich bleibe bei dem Namen. Der Gruppe X und ich, was war das 4. nochmal? Ich kann es gar nicht sagen. Vielleicht war es der 1. Band. Ich glaube, es war der 1. Band der Unschlagbaren 5, also Mark Evaneers DNA Agents, da hatte ich, glaube ich, mal irgendwann den 3. Band oder sowas schon mal bei Nerd nach Nerd besprochen. Ich glaube, den habe ich auch damals in Folge 2, glaube ich, sogar tatsächlich besprochen, mit Max zusammen. Genau, da kann man da nochmal reinhören. Also unsere erste Tour damals vor 2 Jahren, wo Max auch dabei gewesen ist, da habe ich eben schon den, ich glaube, den 3. Band der DNA Agents mir zugelegt. Und ich könnte sämtliche Lücken dieser Serie schließen, indem ich einfach ein bisschen Geld bei uns im örtlichen Comicshop ausgebe, weil da gibt es die restlichen Bände. Nur so gut ist die Serie halt leider nicht. Und dazu kommt eben noch diese starke Bearbeitung des Condor Verlags. Deswegen sollte man sich von diesen Condor-Taschenbüchern eben tatsächlich ein bisschen fernhalten. Daneben habe ich noch einen Satz 3-Fragezeichen-Kassetten gefunden. Ich bin ja so ein neu dazugekommener, vor ein paar Jahren 3-Fragezeichen-Fan geworden, ein eingeworbener Fan sozusagen. Und begeistere mich also seit einiger Zeit eben auch für die Kassetten. Und wann immer ich die Möglichkeit habe, eine 3-Fragezeichen-Kassette zu kriegen, kaufe ich die. Ich glaube, da war das Bergmonster, die schwarze Katze und der grüne Geist. Das waren, glaube ich, die 3-Fragezeichen-Kassetten, die ich mitgenommen habe. Das Bergmonster habe ich jetzt noch nicht gehört. Die schwarze Katze und der grüne Geist, das sind auch tatsächlich irgendwie Folge 8 und Folge 4 oder sowas. Die habe ich eben schon gehört. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Und die haben mir also wirklich wahnsinnig gut gefallen. Das kommt eben aus der Zeit, da sind die Jungs, also Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck und Jens Watschleck, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, da habe ich immer Probleme mit, da sind die also wirklich noch Kinder. Das ist also wirklich aus der Anfangszeit der 3-Fragezeichen und das klingt noch anders als heute. Also wenn man nur die späteren Geschichten kennt, wo die 3 eben schon erwachsen sind, da sind die 3 in diesen Geschichten also tatsächlich noch Kinder und haben eben auch die entsprechenden Stimmen. Ich finde das immer total urig, dann rauszufinden, okay, wer von den 3 ist das jetzt? Weil ich kann mir immer auch nicht merken, wer Justus Jonas spricht, weiß ich. Das ist Oliver Rohrbeck und Jens Watschweck ist, glaube ich, Peter Shaw und Andreas Fröhlich ist Bob Andrews, aber ich will jetzt, wenn ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe, bitte schlagt mich nicht, weil ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig in diesem 3-Fragezeichen Thema drin. Jedenfalls, da habe ich 3 Kassetten mir zugelegt. Ich hätte noch mehr nehmen können, aber ich habe gedacht, so komm, dann nimmst du dir vielleicht den Spaß auf den nächsten Flohmärkten, und ich werde sowieso nicht alle zusammenkriegen. Warum soll ich mir 170 3-Fragezeichen-Geschichten zusammensuchen auf Flohmärkten, wenn ich die neueren sowieso auf CD in der Bücherei mir raussuchen kann? Daneben habe ich noch zwei Kassetten gefunden, der Teenage Mutant Hero Turtles. Das sind also die Hörspiele der Turtles praktisch aus dem Jahre 1990. Das sind tatsächlich keine Ausschnitte aus der Serie, wie man das eventuell denken könnte, weil das ist auch oft gemacht worden, dass man irgendwelche kurzen Passagen aus der Serie genommen hat, dann einen, wie es Markus Koppers so schön sagt, einen unmotivierten Sprecher dazu nimmt, ein bisschen schräge Musik einspielt und dann ist das unsere Hörspielfassung. Nee, das sind tatsächlich echte geschriebene Hörspiele mit den Sprechern aus der TV-Serie und es ist wahnsinnig schlecht. Also die Plots sind super schräg und dünn, die Dialoge sind komplett für den Arsch. Figuren, die in der Serie ganz anders funktionieren, sind hier teilweise komplett verwurstet. Also es ist also ehrlich gesagt eher, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es ist also vermutlich eher absurd bis lustig oder unfreiwillig komisch, möchte man fast schon sagen, weil in einer Geschichte, es sind also, ich glaube, immer so abgeschlossene Geschichten pro Kassettenseite, in einer Geschichte greift irgendwie so eine mutierte Riesenpflanze an und die vier Turtles gehen eben zu ihrem Vater, zu Meister Splinter und fragen Sensei, was sollen wir machen? Und dann sagt Splinter sowas wie, ja, ihr müsst das Unheil an der Wurzel packen. Und ich saß da und hätte beinahe meinen Kassettenrekorder an die Wand geschmissen, weil ich gedacht habe, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, Ratte. Das ist unfassbar. Also so auf dem Level bewegen wir uns da. Ja, und was noch dazu kommt, ist eben die Tatsache, dass die nicht das originale Serienintro benutzt haben, sondern, also vermutlich, weil sie es nicht bekommen haben, sondern irgendwie so ein selbstgemachtes, total schräges 90er Jahre oder vielleicht sogar eher noch 80er Jahre Elektro-Getrommel da irgendwie reinbauen mit so einem mit so einer Vocoder-Stimme, die einfach nur noch so Teenage Mutant Hero Turtles Turtles Hero Turtles Teenage Turtles Hero Turtles, wo ich gedacht habe, ey, was ist das für eine schräge Scheißmusik? Und es ist auch wirklich immer nur, also zumindest in den ersten beiden Kassetten, mehr kann ich ja gar nicht beurteilen, immer genau dieses Drumstück als Zwischenmusik, keine, so gut wie keine Melodie, nur irgendwelche Schrägen so da, da, da. Also es ist unfassbar schlecht und ich vermute, dass man versucht hat, so ein bisschen so die drei Fragezeichen zu kopieren, wo damals das erste Intro ja genau dieses Vocoder-artige die drei Fragezeichen gewesen ist. Und dass man das versucht hat, so ein bisschen zu kopieren für diese Serie. Und das ist aber so kolossal in die Hose gegangen. Das ist unfassbar. Also die Hero Turtles Kassetten sind also wirklich der beste Beweis für wirklich schlechte Hörspielbearbeitung. Hat allerdings den Bonus, dass da eben die Original-Seriensprecher dabei sind. Und das ist extrem retro. Ich habe Ausgaben 1 und 2 gefunden. Lustigerweise an zwei komplett unterschiedlichen Ständen. Also die waren sehr weit voneinander entfernt. Und das hat mir also wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese beiden Kassetten zu finden, weil ich gesagt habe, so hier ungefähr 50 Cent pro CD. Ich weiß nicht, was die jetzt konkret gekostet haben. Ich glaube, ich habe sogar mal einen Euro bezahlt oder sowas. Aber selbst da habe ich gesagt, so komm, nimm's mit. Wer weiß, ob das Kind sich dafür eine Playstation kaufen möchte oder keine Ahnung. Na, dann kann das Geld dafür auch angelegt werden. Ist vollkommen legitim. Bereuen tue ich es nicht, weil ich finde, es ist ein nettes Sammler-Item, hätte ich fast gesagt, aber so ein kleines nettes Relikt, dass man sowas mal hat. Die Dinger sind auch super erhalten. Also ich weiß, dass ich als Kind mit meinen Hörspielkassetten auch wie umgegangen bin, wie mit rohen Eiern. Und dementsprechend genauso sehen diese Kassetten eigentlich auch aus, diese Turtles-Kassetten. Die sehen aus, als wären sie gestern gekauft worden. Da merkt man noch immer, dass die entweder nicht oft gehört wurden oder zumindest gut aufbewahrt wurden in der Zwischenzeit. Und naja, wie gesagt, ich freue mich drüber, weil ich so ein absoluter Übernerd bin und sowas immer auch gerne mitnehme. Insgesamt muss ich sagen, dass mir die Größe des Kinderflohmarkts nicht mehr gefällt. Also wie gesagt, als ich damals angefangen bin, 2010, kriegte man kaum noch einen Fuß voneinander. Das war dieses Jahr nicht mehr so. Bestimmte Bereiche in Rheine sind durch Baustellen gesperrt. Also da kann man unter Umständen gar nicht mehr großartig Stände aufstellen. Aber selbst in den anderen Bereichen war einfach nicht mehr so viel los, wie es schon mal war. Also der Kinderflohmarkt ist in den letzten 5 Jahren wirklich wahnsinnig klein geworden. Und ich habe letztes Jahr schon gesagt, noch maximal 5 Jahre und der Kinderflohmarkt findet aufgrund mangelndem Interesse gar nicht mehr statt. Und bei dieser Aussage bleibe ich. Und es ist tatsächlich in meiner Meinung nach in so einem 5-Jahres-Bereich, dass wir tatsächlich ohne einen Kinderflohmarkt dastehen, weil wir nicht genügend Interesse an Flohmarktkarten haben. Angeblich sollen dieses Jahr 1.100 Flohmarktkarten verkauft worden sein. Zumindest waren das die Zahlen, die in der Zeitung dann eben entsprechend standen. Ich finde es jedes Jahr erschreckend, wie wenig dann auch tatsächlich Stände da sind und dass es, ich sag mal so, dass es nicht mehr zunimmt. Also ich will nicht sagen, dass es weniger geworden ist, seit dem letzten Jahr. Ich glaube eher, dass es stagniert ist, aber in meinem Auge, in meiner Betrachtung ist es tatsächlich eher, also ist es eher rückläufig, als dass es wächst. Ich finde das wahnsinnig schade, weil so ein Flohmarkterlebnis immer was Schönes ist und wir sind hier in der Umgebung leider nicht mit so wirklich schönen Flohmärkten gesegnet. In Rheine findet eigentlich so einmal im Monat einer statt, also dann beschweren können wir uns so von der Regelmäßigkeit her nicht und da sind auch viele, weiß ich nicht, so DVD-Händler und auch Hörspielhändler tatsächlich mit dabei. Ich habe auch einige drei Fragezeichen-Kassetten dann bei einem Hörspielhändler gekauft. Also tatsächlich meine erste richtige, echte gekaufte drei Fragezeichen Hörspielkassette war tatsächlich das erste, nämlich der Super Papagei. Und da war ich wahnsinnig stolz, dass ich an dem Wochenende, wo ich losgezogen bin, mir meine ersten drei Fragezeichen Kassetten auf dem Flohmarkt zu holen, dann auch tatsächlich sofort die erste Ausgabe finde. Da war ich also auch nicht wirklich drauf gefasst. Aber wie gesagt, dafür, dass der Kinderflohmarkt einmal im Jahr dieses große Happening mal gewesen ist, das hat wahnsinnig abgenommen. Natürlich kann man immer noch sagen, es ist der größte Kinderflohmarkt in Deutschland, weil er sich einfach über die komplette Innenstadt erstreckt. Fängt auch tatsächlich so für mich immer genau vor der Haustür an, nämlich genau am Falkenhof, dieses alte Gutshaus, was so das die Keimzelle unserer Stadt ist. Ich wohne genau schräg gegenüber und dementsprechend fängt der Kinderflohmarkt immer genau vor meiner Haustür an. Ich find's einfach schade, dass ich selber so ein bisschen sehe. Ich bin wahnsinniger Pessimist, ich weiß das. Und ich sehe Sachen immer total fatalistisch. Aber man kann seit 5 Jahren tatsächlich sehr, sehr starken Rückgang an Flohmarktständen, auch an Besuchern tatsächlich merken. Das Wetter mag ein Grund gewesen sein, dass es eben jetzt nicht so ein bombengutes Wetter gewesen ist. Max und ich waren auch, glaube ich, um 12 Uhr mittags auch fertig irgendwie, weil wir gesagt haben, so, wir haben jetzt alles gesehen, wir haben unser Geld komplett ausgegeben. Aber wir haben unser Geld praktisch ausgegeben. Wir haben noch nicht mal wirklich noch alles gesehen. Also wir haben den Kinderflohmarkt vielleicht zu 3/4 tatsächlich auch besucht und dann auch gesagt, okay, komm, reicht jetzt und wir machen hier jetzt auch mal einen Strich drunter. Ich freue mich dennoch auf nächstes Jahr. Vielleicht ist es ja überraschend und die Entwicklung geht in eine andere Richtung. Ich glaube das allerdings nicht, weil ich habe, wie gesagt, diesen Event seit ein paar Jahren eben schon verfolgt. Guti. Das ist länger geworden, als ich gedacht habe. Und dementsprechend mache ich jetzt ein kleines bisschen Musik und dann geht's los mit meinen Comic-Reviews. Bis gleich! Geht's mal los mit Secret Wars. In Secret Wars Nummer 5, das ist so ein bisschen so ein Heftchen zum Luftholen, möchte man fast schon sagen, nach der etwas doch brutalen Prügelei in Ausgabe 4, die auch so ein bisschen die Schachfiguren auf Battleworld neu verteilt hat, bekommt man hier also ein kleines Entspannungs-Comic, hätte ich jetzt fast gesagt, für Battleworld-Verhältnisse. Man bekommt die ganze Welt ein bisschen erklärt, also Dr. Doom geht ein bisschen in sich und auch ein bisschen so in so eine Nebendimension, wo der Molecule Man sitzt und so ein bisschen vor sich hin wahnsinnig ist und man bekommt so die ganzen Hintergründe erklärt, also wie ist Secret Wars entstanden, warum ist Secret Wars entstanden, dann auch zu sehen, so wie Dr. Doom unter dieser Last auch ein Stück weit leidet, der Gott dieser Welt zu sein. Also ist schon sehr, sehr imposant. Und Owen Reese, der Molecule Man, der hier also auch so als kosmisches Wesen fast schon positioniert wird. Richtig lustig, gerade in Bezug auf, ich glaube, das zweite Secret Wars, wo die Beziehung Beyonder und Molecule Man ja auch relativ wichtig war. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Marvel in den letzten Jahren durch einen heftigen Retcon dafür gesorgt hat, dass das zweite Secret Wars gar nicht mehr Teil der Kontinuität ist. Aber dazu vielleicht mal später was. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir das Heft optisch immer noch sehr, sehr gut. Also die Zeichnung von Ezad Ribic, von dem Zeichner auf jeden Fall, den ich aussprechen kann, weil ich wahrscheinlich es falsch machen werde, keine Ahnung, sind immer noch wirklich, wirklich gut, auch wenn er manchmal ein bisschen daneben greift. Valeria hat hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Man sieht so ein bisschen, dass sie nach und nach wirklich so, oder wahrscheinlich hier schon, die zweite Hand von Doom ist. Eine Beziehung, die es ja auch schon seit, ach Gott, ich weiß es nicht, 30 Jahren, na 20 Jahren, sage ich jetzt mal, in dieser Figur ist. Also Valeria und Doom haben ja eine ganz, ganz feste Bindung. Ich glaube, das war sogar so, dass Valeria den Namen bekommen hat anhand einer ehemaligen Geliebten von Dr. Doom oder irgendwie sowas. Ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen, aber irgendwie so hängt das zusammen. Dementsprechend sind die beiden arg miteinander verbändelt, sowieso schon immer gewesen. Valeria leitet hier so die Future Foundation und weist die einzelnen Mitglieder eben an, jetzt auch mal die ganzen Figuren aus dem 616-Universum nach und nach eben auch einzufangen, um zu wissen, was die auch vorhaben, wie sie halt eben in Bezug zu dieser Battleworld stehen und so weiter und so fort. Es sind nur noch 3 Hefte mehr oder weniger da, um das ganze Ding aufzulösen. Ich denke, die Beziehung Reed Richards wird nochmal wichtig zu Dr. Doom eben auch. Das sieht man nämlich schon auf dem Cover von Ausgabe 8. Dieses Cover übrigens von Ausgabe 5 lügt auch wieder wie gedruckt. Also der Beyonder, den man also auf der einen Hälfte des Covers eben überall sieht, der taucht in dem Heft selber gar nicht auf. Aber das Problem haben wir ja mit dieser Figur schon seit, ja, vielleicht seit Monaten, vielleicht seit einem Jahr oder sowas, dass die Figur des Beyonders eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Es gibt jetzt die Beyonder, was eigentlich eine Rasse ganz, ganz klassischer Aliens eben ist, was ich wahnsinnig schade finde, dass man da also nicht wirklich hingeht und diese Figur, dieses Beyonders wieder mit reinnimmt. Vielleicht hat man gemerkt, dass sie etwas lächerlich ist, wirklich, sie ist auch, also dieser Beyonder ist auch wirklich sehr 80s und man hat, glaube ich, allein in den ersten 5-6 Jahren die Figur immer wieder geretconnt und immer wieder dafür gesorgt, also man hat immer wieder eine andere Erklärung für die Entstehung dieser Figur präsentiert, mal war es tatsächlich eben diese kosmische Figur, dann war es, ich glaube, sogar mal eine Zeit lang ein Infinity-Stein oder, nee, gar nicht, war so ein Cosmic Cube, in einem Fantastic Four-Heft. Und ich glaube, so meine letzte Information, das war gar nicht so lange her, so vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahre oder sowas, dass man gesagt hat, der Beyonder ist ein Mutant und ein Inhuman gleichzeitig und eben genau deswegen so mächtig. Und man hat Secret Wars 2, was ja ganz, ganz elementar war, eben auch für den Beyonder praktisch gekippt, indem man gesagt hat, ja, der Beyonder hat sich das irgendwo draußen im All selber erfunden und hat sich diese Welt damals selber aufgebaut, und so einen Spielplatz zu haben. Und genauso wirkt Secret Wars 2 ja auch tatsächlich, wie so ein kleines Kind auf dem Spielplatz. Und dieser Redcorn hat das praktisch nochmal bestätigt. Dennoch fand ich diesen Erklärungspart in Secret Wars Nummer 5, also in diesem Heft jetzt, ein bisschen unnötig, in Anführungszeichen. Ich dachte deswegen in Anführungszeichen, weil wenn jemand nur diese Serie liest, von Heft 1 bis Heft 5, dann wird das wahrscheinlich sinnvoll sein, diese Erklärung zu haben. Im Grunde genommen gab es eine Erklärung bereits im allerletzten Avengers-Heft Nummer 40, also genau das Heft vor Secret Wars eben. Da war das nämlich auch schon, da hat man diese Szene eben gesehen, wie Doom, Strange und der Molecule Man eben in diese Beyonder-Dimension gegangen sind, und danach wurde eben Secret Wars erschaffen, und mit den 2, 3 Informationen, die man zu dem Thema bekommen hat, hätte man sich das auch irgendwie selber zusammenreimen können, was da in der Zwischenzeit passiert ist, weil wieder irgendwas Neues, Großartiges ist eben nicht passiert in diesem Heft. Ich glaube, es wäre aber schwierig gewesen, wenn diese Erklärung innerhalb dieses Events irgendwann gefehlt hätte. Also ich sag mal so, wenn man sich das dann, wenn man diesen Event irgendwann mal so als Paperback sich vorstellt oder als Hardcover, weiß der Geier was, und dann fehlt die Erklärung, dann wäre es unvollständig, weil dann hätte man eventuell diese Passage als Prolog von Avengers Nummer 40 einfügen müssen, und ich denke mal, so 3-4 Seiten, wie es hier der Fall ist, dann auf die Erklärung zu verschwenden, ist durchaus sinnvoll. Jemand, der Avengers 40 gelesen hat, ich glaube, es war 40, dem kommt das hier wie eine Doppelung vor. Und zwar ziemlich genau, eine ziemlich krasse Doppelung sogar. Vielleicht hätte man in einem Paperback das vielleicht als Prolog nehmen können. Vielleicht passiert genau auch das. Und sich dann dafür die Erklärung sparen können. Insgesamt wirkt dieses Heft aber wirklich wie so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Vielleicht kommt dieser Sturm endlich mal auf uns zu. Also ich warte wirklich auf diese großen, ich warte endlich auf diesen Krieg, ich warte endlich auf Battleworld, ich warte endlich auf diese große Schlacht, alles gegen Doom. Das wird in einzelnen Serien gerade vorbereitet, aber so wirklich so greifbar ist das noch nicht. Also das wäre so mein Wunsch für die nächsten, ja, 3 Hefte sind es ja noch, 6, 7 und 8. Gut, dann geht's weiter mit einer deutschen Comicserie, die mir also jetzt schon seit echt langer Zeit wahnsinnig viel Spaß macht. Gehört hatte ich davon, ich glaube, das erste Mal irgendwie im Jahr 2000, weil es will ich nicht lügen, ich glaube 2013 das erste Mal. Ich kann mal irgendwie auf das Comic gucken, ob es da ein Datum gibt. Ne, sieht nicht so aus. Auf jeden Fall lag dann irgendwann bei uns im Comicshop im Regal die erste Ausgabe von Jörg Buttgereits Captain Berlin aus. Und ich hatte davon bereits gehört und das Heft war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen raus. Ich glaube tatsächlich, dass es 2013 war, Ende 2013, weil ich das Heft damals in Nerd irgendwann auch schon mal besprochen habe. Und dann war es relativ lange still und ich habe die Serie auch ein bisschen aus den Augen verloren und dann eben Anfang des Jahres eben gehört, dass bereits 2 weitere Hefte erschienen waren, nämlich natürlich die Ausgaben 2 und 3 und dass Ausgabe 4 in Startlöchern steht. Ausgabe 4 ist inzwischen auch erschienen. Die ist jetzt vor wenigen Wochen von Weißblech veröffentlicht worden. Ich habe sie mir also sofort bestellt. Über den Comicshop ist das ja Gott sei Dank kein Problem. Die bekommen ja die ganzen Weißblech-Hefte eben auch im Vertrieb. Und da war das also ein schnelles Unterfangen, da tatsächlich mir dieses 4. Captain Berlin-Heft eben auch zu bestellen. Was ist Captain Berlin? Captain Berlin kann man ungefähr so ansehen wie der erste wirklich ernst gemeinte deutsche Superheld. Es ist von der Stimmung her sehr palpig. Also da, wo Superhelden immer so ein bisschen Science-Fiction-Anklang haben, hat das Ganze hier also eher so einen Pulp-Charakter, einfach weil viel, weil Captain Berlin halt häufig gegen Nazis kämpft, häufig gegen Japan, also gegen irgendwelche Achsenmächte. Es ist alles sehr trashig, es ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist also, es ist was Eigenes, aber dann auch irgendwie wieder nicht, weil Captain Berlin ist in vielen, vielen Punkten wirklich wie ein klassisches Superman-Heft und Jörg Buttgereit ist auch ausgewiesener Comic-Fan und man sieht ihn, glaube ich, auch im aktuellen Heft vorne mit so einem Kinderfoto in seinem Kinderzimmer und man merkt also, der junge Mann, der war damals eben als Kind schon ein totaler Nerd, wenn man das damals vielleicht auch noch gar nicht so genannt haben mag. Ist auch ein ausgewiesener Godzilla und japanischer Monsterfilm-Fan, was man eben auch in seiner Arbeit immer wieder sieht. Wo im ersten Heft praktisch noch ich sag mal so, das Captain Berlin Bühnenstück und das Fukuda-Hörspiel. Es gibt ja auch ein Fukuda-Hörspiel von ihm, was über den WDR veröffentlicht wurde und ich glaube auch bei 1 Live mal gesendet wurde vor Jahren, hat man also in den Nachfolgeheften wesentlich eigenständigere Charaktere, hat auch einen immer wiederkehrenden, ich will nicht sagen Supporting Cast, aber eben mit von Blitzen. Kann mir unheimlich schlecht Namen merken, also mit der, ich glaube Elisa von Blitzen heißt sie, Elisa von Blitzen, mit so einer alten Nazi-Wissenschaftlerin, also auch wiederkehrende Schurkin und irgendwie schafft es Captain Berlin total cool, diese klassischen Superhelden-Tropes, hätte ich jetzt fast gesagt, so ein bisschen auch auf, ja, so eine verquere Pulp-Art auf die einen Art und Weise, also es ist manchmal wirklich sehr pulpig, ich komme gleich nochmal dazu, welcher Charakter besonders dann da reinfällt. Ilse von Blitzen heißt sie. Na guck, ne? Hier auf dem Cover von Ausgabe 3 ist sie drauf. Es ist also sehr palpig, es ist oft sehr magisch angehaucht, dann aber im nächsten Heft auch wieder sehr Science-Fiction-artig. Also es bedient sich auch wirklich den verschiedensten Genres ein bisschen. Und was mir ganz gut gefällt, das ist das, was Alan Moore in seinen Heften immer besonders gut kann, nämlich so literarische Figuren oder Figuren aus der Popkultur zu nehmen und die eben in seinen Werken zu verwursten. Das macht Captain Berlin eben tatsächlich auch. Also in einem Heft trifft Captain Berlin eben diesen Elefantenmenschen, den es, glaube ich, tatsächlich auch gegeben haben soll. Also dieser Film, diesen Schwarz-Weiß-Film, den es mal irgendwann gegeben hat, der basiert wohl tatsächlich auf einer lebenden Figur oder auf einer real existierenden Figur. Was die Geschichte mit dem Elefantenmenschen, das ist in Heft 2 direkt, vor allem macht, ist, das ist ein ganz, ganz klassisches Superhelden-Team-Up. Also das ist total abgefahren, wie Butker Reid in seinen Geschichten. Das ist nicht alles, ist glaube ich nicht alles von Butker Reid geschrieben, aber die Storys sind mehr oder weniger von ihm. Wie eben, ja, es sind mehrere Leute, die damit zu tun haben. Wie die Jungs da also tatsächlich das auch schaffen. Ich schau mal eben nach, wer die Geschichte geschrieben hat. Genau, also in dem Fall ist es geschrieben von Marvin Trafford und Jörg Butker Reid und gezeichnet ist es von Martin Trafford, genau. Und das Ganze entwickelt sich also im Laufe der Zeit, ist auch eine Fortsetzungsgeschichte, tatsächlich zu einem ganz, ganz klassischen Superhelden-Team-Up, wo der Elefantenmensch erst noch für die Machenschaften von Ilse von Blitzen eingespannt wird und dann durch die Kommunikation mit Captain Berlin dann aber auch mit ihm zusammenarbeitet und das Ganze wirklich wie ein Team-Up funktioniert und das hat mich so gefreut und das ist wirklich auch von der Dynamik her, dass dann beide nebeneinander herlaufen und auf den Leser zu in einem Panel ganz, ganz toll gelöst worden. Die Zeichnungen sind manchmal ein bisschen klobig, manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist immer sehr popartig, mit sehr knalligen Farben, sehr dicken Linien auch. Man muss das mögen, also auch diese klaren Farben, sehr flach koloriert oft auch. Man muss das wirklich mögen, ansonsten wird einem das hier wahrscheinlich wenig gefallen. Es ist aber wirklich, jede Geschichte hat so ein bisschen so sein eigenes. Hier ist beispielsweise ein Zeichner namens Fufu Frauenwahl, von dem ich jetzt so noch gar nichts gehört habe. Ich hoffe, dass es ein Künstlername ist. Ich hoffe, dass der nicht wirklich Fufu Frauenwahl heißt, obwohl das auch nicht unbedingt unwahrscheinlich ist. Erinnert auch so ein bisschen an das Bronze Age, an das Silver Age ein bisschen. Also diese Anspielung an die damalige Zeit, an die Comic, alten Comic-Ären, das ist natürlich auch Absicht. In Ausgabe 3 wird dann auch die Fortsetzungsgeschichte mit dem Elefantenmenschen weitererzählt. Dann auch da die Qualität wieder wahnsinnig hoch. Und Ausgabe 4, da ist sie, hat dann für mich so ein bisschen das absolute Highlight. Nämlich da hat es dann Captain Berlin direkt mit Aleister Crowley zu tun. Und das Ganze wird sehr Cthulhuid, ne, oder Cthulhuid, wie Max das ja mal geprägt hat hier in diesem Podcast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Captain Berlin gefällt mir wirklich von Heft zu Heft besser. Ich freue mich immer wieder, wenn ich so ein Trope aus einem alten Superman-Comic entdecke, weil ich ja auch gerade eine Phase habe, wo ich wahnsinnig viel Superman lese. Also eben diese ganzen Klamotten aus den 90er Jahren so ein bisschen so ein bisschen nachhole, weil das ja auch so ein bisschen meine Lieblingsära ist. Etwas, das auch noch besonders gut auffällt, am Ende des vierten Heftes, ist eben die ausgiebige Werbung für das große Horror, Grusel, Horror, Monster, Grusel, Horror und Horror und Monstergrusel, DVD, Monstergrusel, Film, Monster, ist, Grusel. Und nämlich German Angst. Max hat sich den Film angeguckt. Und Max, Review hören wir jetzt. Viel Spaß. Hallo, hier ist Max mit einem kleinen German Angst Review. Bei diesem Projekt von Jörg Butker Reid, Michael Kasakowski und Andreas Marschall handelt es sich um einen in Berlin angesiedelten, aus 3 Episoden bestehenden Independent-Horrorfilm. Versucht wurde, an das klassische deutsche Kino anzuknüpfen. Des Weiteren ist German Angst kein gewöhnlicher Unterhaltungsfilm, sondern ein Werk, das ähnlich wie die Produktion von David Lynch den Zuschauer dazu nötigen, über das Gezeigte nachzudenken und zu eigenen Schlüssen zu kommen. Es wird nicht nur mit Splatter-Effekten aufgewartet und Zuschauer erlaubt, das Gehirn auszuschalten. Dies mit dem doch ziemlich hohen Gewaltfaktor des Gezeigten sorgt dafür, dass German Angst bei nicht jedem Publikum ankommt und es öfteren kontrovers diskutiert wurde. Dementsprechend überrascht es nicht, dass so ein Projekt nur durch Crowdfunding realisiert werden konnte, durch die Unterstützung von Fans des Genres. Im Folgenden werde ich einzeln auf die 3 Episoden eingehen, da jede von ihnen so am besten zu besprechen ist, zumal die 3 Regisseure von German Angst weniger versucht haben, einen einheitlichen Film zu schaffen, sondern eher die Absicht hatten, jedem von ihnen die volle Gestaltungsfreiheit zu lassen. Den Anfang macht Final Girl von Jörg Butker Reid. Der durch den Film Nekromantik auch im Ausland bekannte Regisseur erzählt hier eine Geschichte von häuslicher Gewalt, in der ein junges Mädchen Rache an ihrem Vater übt, der sie misshandelt hat. Dabei ist es ungewöhnlich, dass kein Dialog zwischen den beiden stattfindet. Stattdessen erzählt die Protagonistin aus dem Off von ihrem Meerschweinchen. Der Vater erträgt dabei die Folter duldsam, ähnlich wie das für diese Geschichte so wichtige Haustier, das es hinnimmt, von seinem Besitzer aus dem Käfig geholt und gestreichelt zu werden, obwohl dies für das Tier sehr unangenehm ist. Den Titel Final Girl trägt die Geschichte laut Jörg Buttgereit als Anspielung auf die Teenagerin, die als letzte Überlebende in einem Slasher-Film übrig bleibt. Hier hat man es aber nicht mit einer Heldin zu tun, der man Sympathie gegenüberbringt, sondern einer schwer psychisch angeschlagenen Person mit Mordfantasien oder einem Opfer sexueller Misshandlung, welches nun sich auf äußerst blutige Art für die erlittenen Qualen rächt. Durch die Art des Schnitzes besitzt die Handlung von Final Girl eine gewisse Zweideutigkeit. Wir wissen nicht, wie viel von der Geschichte tatsächlich passiert und was sich nur im Kopf des Mädchens abspielt. Damit besitzt Final Girl doch eine gewisse Ähnlichkeit mit Make-A-Wish und Alraune, den anderen beiden Teilen des Gesamtwerks, da dem Protagonisten oft eine Illusion vorgespielt wird, die deren Sehnsüchte scheinbar befriedet, nur um sich dann doch als nicht real zu erweisen. Durch gezielt eingesetzte Unschärfeeffekte erinnert diese Geschichte an den Stummfilm der Weimarer Epoche und erzielt eine herrlich surreale Wirkung, die man so heutzutage in keinem deutschen Film wiederfindet. Die handwerkliche Qualität wirkt sehr hoch für einen Independent-Film, lässt man außer Acht, dass die Stimme der Protagonistin eher desinteressiert als entrückt und verstörend wirkt. Make-A-Wish von Michael Kazakowski folgt auf Final Girl und setzt sich wieder mit der Bewältigung der Vergangenheit auseinander. Diesmal geht es aber weniger um eine individuelle Person, sondern eher um ein Problem der heutigen Zeit, dem Rechtsradikalismus. Eine Gruppe Neonazis lyncht ein taubstummes Pärchen allein aus dem Grund, dass beide einen polnischen Namen haben. Dabei scheint einer der beiden die Lage durch einen magischen Talisman wenden zu können, welcher es ermöglicht, kurzzeitig mit einer anderen Person den Körper zu wechseln. Die Magie erweist sich am Ende aber doch nur als Träumerei, und die Opfer müssen sich mit ihrem Schicksal abfinden. Besonders versternt waren für mich bei diesem Film, trotz der hier doch leicht willig wirkenden Optik, eine Sequenz ungefähr in der Mitte der Handlung, welches ein Massaker der Wehrmacht an einer unschuldigen polnischen Familie zeigt. Kosakowski zeigt hiermit eindrucksvoll die historische Tatsache, dass nicht nur SS und Einsatzgruppen an Kriegsverbrechen und dem Holocaust beteiligt waren, sondern auch, dass die lange Zeit also ehrenhaft geltende Wehrmacht oft mit Freude an Massenmorden mitgewirkt hat. Da weckt es eher Inkonsequenz, dass bei den Neonazis ein britischer Skinhead zur Gruppe gehört und wegen ihm oft Englisch gesprochen wird. Vielleicht wollte der Regisseur darauf hinweisen, dass Nationalsozialismus heutzutage nicht mehr allein ein Problem der Deutschen ist, sondern auch in anderen Nationen bekämpft werden muss. Das wirkt aber etwas unpassend, da es hier um einen Teil deutscher Geschichte geht. Außerdem wird die schauspielerische Leistung aller Beteiligten hölzern bis reichlich überdreht. Bis auf das taubstumme Pärchen, welches interessanterweise am Anfang des Films allein mit Zeichensprache kommuniziert, den Abschluss des Films bildet schließlich Araune von Andreas Marschall. Der Protagonist der Handlung verabredet sich online zu einem Date in einem Berliner Nachtclub, verliebt sich dort aber in eine andere junge Frau und wird schließlich, wie sie, süchtig nach einer äußerst gefährlichen Droge auf Basis der namensgebenden Pflanze, die nach und nach den Verstand raubt. Die Handlung dieses Films, welche wie eine Mischung aus Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, Lovecrafts Cthulhu-Mythos und einer Prise Malleus Maleficarum wirkt, ist zusammen mit seiner an seinen Rammstein erinnernden Optik wohl das Highlight dieses Filmes. Ebenfalls bemerkenswert an dieser Episode ist der Auftritt der Band Schlafes Bruder, welche hier eine abgewandelte Version des Titelsongs des Films spielt. Echte Kritikpunkte habe ich bei Alraune grundsätzlich nicht. Durch die Art, in der sie Spannung aufbaut, war mir nicht eine Sekunde langweilig. Jumpscares, psychologischer Horror und ekelerregende Gewalt werden allesamt äußerst effektiv eingesetzt. Dies ist definitiv kein Film für jemanden mit schwachen Nerven. Man sieht German Angst das knappe Budget stellenweise durchaus an. Sicherlich wird der Film keinen großen Einfluss auf den deutschen Film nehmen oder große Bekanntheit erreichen. Trotzdem sind alle drei Episoden gut geschrieben und kein dumpfer Slasher. Es handelt sich um handwerklich solide gestaltete Kurzfilme. Dabei tun sich vor allem Araune mit seiner gut geschriebenen Story und den aufwendigen Special Effects sowie Final Girl durch die Anspielung auf das Weimarer Kino hervor. Am meisten kann man den Filmmachern wohl anrechnen, dass German Angst kein Film ist, von dem man sich einfach berieseln lassen kann. Deshalb werden die Zuschauer, die sich ernsthaft auf German Angst einlassen, mit Sicherheit über Szenen hinwegsehen können, die bei einer teuren Produktion vielleicht noch besser gewirkt hätten. Es entsteht der Eindruck, dass es sich hierbei tatsächlich über einen äußerst komplexen deutschen Film handelt. Denn jede Geschichte bietet Gelegenheit zum Nachdenken, vielleicht sogar eine gewisse Moral. Letztlich bleibt zu sagen, dass German Angst jedem Fan von Horrorfilmen zu empfehlen ist. Es ist ein Werk, was die Meinung der Zuschauer spalten wird und viel Anlass zum Gespräch bietet. Denn mit Sicherheit wird es er nicht nur aufgrund seiner Brutalität jedem, der ihn bis zum Ende durchhält, im Gedächtnis bleiben. Was? Schon vorbei? Ist das schon vorbei? Was ist denn hier? Oh, ja. Oh, ich muss wohl eingeschlafen sein. Oh, ja, das war dann. Mal Kaffee trinken, wa? Das war dann wohl gerade Max Review. Ja, dann kann ich jetzt wohl weitermachen. Weiter geht's bei mir nämlich mit Grant Morrisons 18 Days von einem kleinen aufstrebenden Verlag namens Graphic India, der, wie es der Name vielleicht schon vermuten lässt, tatsächlich aus Indien kommt. Also das hätte ich selber nicht gedacht. 18 Days ist da auf, in Indien wohl auch schon komplett durchgelaufen, zumindest habe ich Ähnliches gelesen. Und ja, wie kann man 18 Days beschreiben? Erstmal ist das Ganze eine Bearbeitung, jetzt muss ich echt nochmal in das Heft reingucken, weil da steht es nochmal in dem Interview ganz direkt drin. Oh, jetzt habe ich die Pappe mit rausgezogen, verdammt. Böses Comic für Hüterli, so. Fasst sich auf jeden Fall schon mal ziemlich gut an, das ist mal wirklich cool. Das ist, ich kann nämlich nicht so gut mir Sachen merken, also Namen und so ähnliche Dinge, nicht so wirklich mein Fall. Und das Ganze ist eine Bearbeitung der indischen Mythologie, nämlich der Mahabharata. Mahabharata. Das ist also wirklich, wie man sich das vorstellt, sehr, sehr, also weiß ich nicht, so Figuren wie Brahma und Vishnu und Mahavekta Gandhi und weiß der Geier was. Und das ist also wirklich sehr mythisch, wenn man das so sehen möchte, mit Göttern und Helden. Und das Ganze wirkt also wirklich im Laufe der ersten Geschichte sehr, sehr, sehr wie ja, so eine etwas modernere, ja, fast schon ja, göttliche Bearbeitung von Herr der Ringe. Das ist wahrscheinlich von Morrison auch nicht unbedingt unbeabsichtigt so präsentiert worden, denn die Götter ziehen in den Krieg. Und das ist optisch absolut eindrucksvoll. Auf der einen Seite sehr erdfarben gehaltene Bilder, sehr naturverbundene Umgebungen und dann aber wirklich knallige blaue, lilafarbene, grüne Rüstungen und Energie, weiß ich nicht, Verbindungen an den Figuren, alles sehr, sehr, auf der einen Seite wirklich sehr modern, also eben auch mit so Tron-Linien. Man sagt das ja bei den DC-Charakteren immer so gerne, dass sie alle irgendwie Tron-Linien auf ihren Kostümen haben. Das passt hier durchaus, also mal blau, mal grün, mal rot beispielsweise oder purpur, wenn man das mal so sehen möchte. Diese drei, sind glaube ich drei Fraktionen, die ziehen eben auch in den Krieg. Episch, allein schon das erste Heft ist wirklich episch und Morrison versucht hier wirklich erstmal so die Fraktionen vorzustellen, die Ausgangssituation vorzustellen, weil ich glaube, dass die, das muss ich wieder nachgucken, Mahabharata, ich glaube, so schreibt man es aus, spricht man es aus, glaube ich, sehr, sehr, sehr kompliziert und komplex und voll von Figuren und Beziehungen ist. Und Morrison selber sagt, dass er also eher, also bei der Recherche für das Heft eher, ja, also eine kondensierte Fassung dieser Geschichte herangezogen hat. Also hier werden, genau, hier werden also Dinge herangezogen wie der Herr der Ringe, Clash of the Titans, Harry Potter und Batman. Also, ja, ganz ehrlich, man findet das. Also allein in diesem ersten Heft, Harry Potter weiß ich jetzt nicht, aber Herr der Ringe, Clash of the Titans kann ich hier auch sehen. Und Batman, also alleine so dieser Superhelden-Aspekt, der hier definitiv drin ist, also man findet das in irgendeiner Art und Weise. Optisch ist das Ganze, glaube ich, wenn ich das nicht komplett, ja genau, von einem Zeichner namens Jivan J. Kang wahrscheinlich, gestaltet. Und das ist auch wohl ein indischer Zeichner und ich finde, das kann mit allem mithalten, was derzeit auf dem Markt ist. Also wirklich, das ist nicht irgendwie Comics auf dem Webgrafik-Niveau, wie es oft bei den etwas kleineren Image- oder Dark Horse-Serien ist, sondern das könnte wirklich so bei DC oder Marvel, gut, bei Marvel weiß ich es jetzt nicht, die haben, glaube ich, noch ein bisschen anderen Anspruch, aber ich glaube, selbst da hat es Serien gegeben, die ähnlich ausgesehen haben. Aber bei DC würde das ins aktuelle Programm sehr, sehr gut reinpassen, weil es auch Serien gibt, die einen ähnlichen Look haben. Dr. Fate, glaube ich, aktuell. Nur es ist nicht ganz so cartoonig wie Dr. Fate im Moment. Wie gesagt, das Ganze ist, glaube ich, mit 10 Heften in Indien bereits abgeschlossen. Die erste Ausgabe kostet bloß $1. Also da kann man sich definitiv mal reingucken. Das war auch meine Motivation, mal zu sagen, ich gebe dem Ganzen mal einen Versuch. Und jeder, der in irgendeiner Art und Weise Fantasy-Comics mag, der sich so für Herr der Ringe interessiert, die indische Mythologie oder grundsätzlich für Mythologien interessiert, Götter und Krieg und Intrigen und genau sowas passiert hier, der darf hier wirklich mal zugreifen. Ich weiß nicht, ob das auf der Rückseite da, ob das eine Preview ist, auf das nächste Heft, das ist auch offensichtlich dann irgendwann auch mal knallbunt. When we of the great autumn afternoon depart, the terrible fourth age of winter night begins, the sinister age, the black age of iron. Stand da gerade, ich wollte es vorlesen, keine Ahnung. Graphic India, auf jeden Fall ein Verlag, den man auch mal beobachten sollte. Ist sehr, sehr vielversprechend, was dieses Heft alleine tatsächlich präsentiert. Und sich einen Namen wie Grant Morrison ins Boot zu holen, um vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, ist auch nicht unbedingt eine schlechte Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sehr vielversprechend, sehr, sehr, sehr, sehr schön gestaltet. Auch am Anfang gleich so ein Mandala. Ich glaube, die heißen Mandalas. Die habe ich damals in der Schule immer ausmalen müssen. Ich habe es gehasst. Dann geht's weiter mit der ersten Ausgabe von Big Bang Universe. Das ist von AC Comics. Was ist das? Ich pack's nochmal aus. So. Genau. Big Bang Comics eben. Und die sind diesmal erschienen bei, ich glaube, die heißen tatsächlich AC Comics. Die haben, glaube ich, gar nicht sowas. Das ist, glaube ich, kein Akronym oder sowas. Und das Big Bang-Universum gibt es ja schon seit den, ich glaube, frühen 90er Jahren. Ich wollte gerade sagen, das sind 40er Jahren. Nee, so alt sind sie noch nicht. Und im Grunde genommen ist das Big Bang-Universe eine Pastiche auf ja so das Silver Age von DC, wo eben so Figuren dabei sind wie Ultiman oder The Night Watchman, also eben Superman und Batman und auch viele, viele andere. Man hat den Namen Big Bang Universe vielleicht schon mal gehört, weil eben auch aktuell ein Multiverse, eine alte Multiverse-Realität bei DC auf diesem Big Bang-Universum basiert. Morrison, der das Multiverse, da haben wir ihn wieder, also Morrison wird man wahrscheinlich auch weiterhin, ich glaube einmal pro Podcast hier bei Nerd nach Nerd hören, Morrison, der dieses Universum halt geschaffen hat, dieses DC-Multiverse, ist sich offensichtlich dann auch im Klaren, wie wichtig das Big Bang Universe ist, weil es einfach so immer noch bis heute ein Creator-owned ist und einfach eine sinnvolle Alternative bietet zu den sonst so, ja, vielleicht ein bisschen eingefahrenen Superheldengeschichten eben bei DC, eben das Universum, auf das es sich bezieht. Enthalten sind mehrere Geschichten, einmal eine Ultiman-Geschichte namens The Ultra Baby, dann eine Night Watchman-Geschichte, Skeletons in the Closet. Dann Galahad. Galahad ist sozusagen sowas wie, ja, ich will jetzt nicht sagen Robin, aber es kommt dem schon echt nahe. Nochmal Night Watchman Adventures. Das ist sozusagen die die Silver oder ja doch schon fast Silver Age-Variante von Night Watchman. Dann die WizKids, das sind so die Teen Titans. Ich will gar nicht so genau auf die einzelnen Geschichten eingehen. Also die erste Ultiman-Geschichte ist wirklich sehr Silver Age-iges. Superman-Abenteuer, sehr kurz auch. Und ja, sozusagen so die, weiß ich nicht, dritte Generation an Ultiman, ich glaube, es sind die Tochter oder die Enkelin, ich weiß gerade gar nicht. Also man spielt da auch tatsächlich mit dem Gedanken, dass es eben auch verschiedene Generationen von Superhelden gibt. Es gibt da auch eine Erde A und eine Erde B. Das eine sind eben so Golden Age-Varianten dieser Helden, die andere eher so Silver Age-Varianten. Dann die Night Watchman-Geschichte, Skeletons in the Closet, ist eine sehr, sehr gruselige, also wie ich finde, Body-Horror-Geschichte, wo also so ein Charakter, der die Körper von anderen übernehmen kann, der dann eben anfängt, die Charaktere oder Night Watchman eben in dieses Abenteuer zu verwickeln, sodass er immer hinter diesem Dead Doctor hinterher muss, ohne wirklich zu wissen, wer das ist. Mr. Mask, oder ein anderer Name ist eben Mr. Mask für diese Figur. Und man muss ihn sich also vorstellen, ja, wie so ein Parasit, der eben auch andere Körper übernimmt. Das Ganze erinnert tatsächlich an eine klassische Batman-Geschichte irgendwo, weil Batman hier so der Detektiv im Hintergrund ist, der die ganze Geschichte eben versucht, auch ein bisschen aufzulösen. Jetzt sieht wieder so eine Fliege. Gott, ich habe gedacht, ich hätte alle Fliegen umbringen. Ist auf jeden Fall verhältnismäßig gruselig. Ist auch sehr düster gezeichnet. Also da, wo Ultiman, genau, ich hätte noch dazu sagen müssen, dass die Comics natürlich alle in Schwarz-Weiß sind. Also dafür, dass es so ein vollgepacktes Heftchen ist für nur, ich glaube, $9.99, was ich, glaube ich, auch ziemlich genau in Euro bezahlt habe dafür. Dafür sind die Seiten dann einfach nur in Schwarz-Weiß. Und man hat also gerade bei dieser Night Watchman-Geschichte einen relativ ähnlichen Zeichenstil wie bei Captain Berlin. Daher so ein bisschen der Zirkelbezug. Allerdings fehlt hier die Farbe. So, und ich glaube, dass diese Geschichten allesamt besser nochmal in Farbe zur Geltung kommen könnten. Diese Geschichte auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll. Die Galahad-Geschichte, das ist in dem Fall die weibliche Galahad, kommt dann ein bisschen 90er-Jahre-mäßig daher. Also man bemüht sich da also tatsächlich auch, verschiedene Zeitalter wahrzunehmen. Dann ist es auch mal so ein bisschen Zeitungsstrip-artig. Es ist extrem abwechslungsreich, definitiv. Also man kann sich also darauf gefasst machen, dass man mehrere Zeitalter von Comics, also hier mit den WizKids, es ist fast schon so ein 70er-Jahre DC-Heft, auch mit diesem karierten oberen Teil in der Cover-Illustration. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der sich so ein bisschen mit dem Big Bang-Universum auskennt oder der da so ein bisschen einsteigen möchte, weil das Big Bang-Universum hatte in den 90er Jahren sehr, sehr viele Hefte, ich glaube fast 30 Hefte oder vielleicht noch mehr bei Image, und ich glaube unter Caliber Comics nochmal diese klassischen ersten fünf, die es glaube ich auch noch irgendwie im Trade Paperback gibt. Big Bang Universe jetzt hier von SC Comics ist so der erste Versuch, das Ganze in so einer Art Anthologie wieder zu beleben, und ich hoffe, dass es davon mehr Hefte geben wird. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, auf der Seite von Big Bang Comics dann auch die Ankündigung zu sehen, okay, wir haben noch mehr in petto. Was man sich noch besorgen kann, ist über Amazon, was ein direkter Vertriebspartner ist von Big Bang Comics. Tatsächlich, ich glaube, eine Ultimate Ultiman Collection, wo also nur so ziemlich alle Ultiman Comics drin sind, und noch, ich glaube, den sogenannten, das muss ich wieder lügen, Thunder Girl Digest, wo eben die Thunder Girl ist praktisch Supergirl, den Thunder Girl Digest noch holen kann. Das sind auch Sachen, die sind wahnsinnig günstig, eben weil Amazon die selber halt auch tatsächlich in Auftrag gibt. Das ist tatsächlich wirklich sozusagen Big Bang in Partnerschaft mit Amazon Books oder sowas, also Amazons eigener Comic-Verlag. Das klingt ein bisschen irre, aber warum sollten die sowas nicht haben? Ne? Ist ja ganz klar. Also Big Bang Universe, definitiv eine Empfehlung. Knallvoll mit ganz, ganz tollen Geschichten. Es ist in Schwarz-Weiß. Es sind teilweise sehr, sehr klassische Bearbeitungen da drin. Aber trotzdem macht mir das wahnsinnig viel Spaß, weil ich glaube, ich kann einfach nicht immer diese standardmäßigen Superheldengeschichten lesen, weil ansonsten, da wird man irgendwann blöd von, weil es dreht sich ja auch alles im Kreis. Und ja, okay, Big Bang Universe macht auch nur das, was Marvel oder DC auch schon mal gemacht hat, gerade vor allem DC, man orientiert sich ja hier wirklich an DC. Ich hasse diese Fliege, die hier gerade wieder um mich rumschwirrt. Ich war eigentlich duschen, also daran kann es nicht liegen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Art, sich mal in dieses Universum reinzutrauen. Also ich denke, mit 10 Euro gibt man auch nicht zu viel Geld aus und kann sich dann auf jeden Fall da mal über dieses Universum informieren. Auf der Rückseite ist noch Werbung für die anderen Titel, die AC Comics hat, Reprints, und die haben auch die Femme Force. Ne, das sollte einem eigentlich auch ein Begriff sein. Ich habe davon, glaube ich, mal ein Heft gelesen von der Femme Force. Das ist eigentlich kaum lesbar. Ich weiß nicht, warum. Gibt so Figuren wie Miss Victory und Nightwheel und Stardust und She-Cat und Sin. Das klingt furchtbar. Aber ich habe wirklich mal ein bisschen Femme Force gelesen, das ist nicht besonders gut. Egal, soll hier nicht um Femme Force gehen. So, und dann haben wir jetzt eine neue Rubrik in diesem Podcast, nämlich der sogenannte Klassiker. Und da gucke ich mir einen Comic an aus meiner Sammlung oder vielleicht auch was Neues aus meiner Sammlung, was alt ist, was jetzt nicht unbedingt ein Comic ist, der in den letzten, weiß ich nicht, anderthalb Jahren rausgekommen ist oder vielleicht in den letzten 6 Monaten oder sowas, weil das ist ja ungefähr auch die Zeitspanne, in der ich mich hier bewege, sondern in diesem Fall ist das Ganze über 20 Jahre alt, nämlich von DC Superman The Man of Steel Nummer 30 von Februar 94. Ich habe das Heft gekauft in Duisburg, im Comic Planet in Duisburg, wo wir ja gewesen sind, wie ihr das vielleicht im letzten Podcast gehört habt. Und das Heft ist mir deswegen aufgefallen, weil es noch eingeschweißt war. Da war eine Polybag drauf, also eine Plastikhülle eben drum. Und das hat mich auf jeden Fall ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, wieso ist das eingehüllt? Und ich hatte von dem Heft schon mal gehört. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich hätte nie gedacht, selber davon meine Ausgabe in der Hand zu halten. Und zwar ist das ein Pick Your Own Fight First Ever Do-It-Yourself Cover. Ich habe das Ganze aufgerissen, weil ich nicht erwarten konnte, das irgendwie während der Sendung aufzureißen, weil als wir da in Duisburg waren vor 2 Wochen, hätte ich auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich jetzt so bald wieder eine Sendung machen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dabei ein bisschen vergewaltigt. Es sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Naja gut, ich habe es rausgekriegt, sagen wir es mal so. Das Besondere an dem Heft ist, wenn man es aus der Hülle nimmt, wenn man es da also noch ein bisschen, das hat sich jetzt hier alles verkeilt, Moment. So, warte. Auf jeden Fall dieses erhabene Gefühl auch zu haben, der Erste zu sein, der dieses Heft dann auch tatsächlich physisch in der Hand hat, nämlich, weil es war ja eingeschweißt, es konnte keiner vorher mir in der Hand haben. Es sind keine Figuren auf dem Cover, es ist nur die, die Skyline, hätte ich fast gesagt, von Metropolis drauf, ein bisschen aus der Sicht hinter dem Daily Planet Globe. Ansonsten ist dort einfach wirklich gar keine Figur zu sehen und man wundert sich, okay, weiß ich nicht, wo sind denn hier die Charaktere? Und dann sieht man eben, dass in der Hülle eben noch ein Bogen mit dabei war, mit Aufklebern. Und ich finde das insofern einfach wahnsinnig witzig, weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit auch so ein bisschen bei Twitter rumgewitzelt mit den ganzen Variant-Covern. Könnten die Comic-Verlage doch einfach, ich weiß es nicht, so Sticker verteilen und man könnte sich seine Variant-Cover einfach selber machen. Man könnte Deadpool auf irgendwelche Batman-Comics kleben und hätte dann ein Deadpool-Variant und weiß der Geier und was. Und das hat DC in den 90ern schon gemacht. Also die sind wirklich hingegangen. Das Cover ist nochmal beschichtet. Also es wirkt wirklich wie diese Beschichtung damals aus den Sticker-Alben. Wir hatten ja damals als Kinder alle Sticker-Alben. Genauso wirkt eben dieses Papier oder dieses Cover eben. Und man kann da jetzt, wenn man das möchte, ich möchte das nicht, weil ich habe Angst, die Aufkleber kaputt zu machen, eben jetzt sein eigenes Cover gestalten. Also man hat hier so Superman als Torso, also im Prinzip mit der Körper, mit einem Kopf und dann verschiedene Körperteile, also Beine, Arme in verschiedenen Posen. Man kann das zusammenbauen, das gleiche nochmal mit Lobo. Superman kämpft in dem Heft auch gegen Lobo. Ich komme gleich zum Inhalt des Heftes, das ist auch großartig, das Heft. Dann Superman nochmal in verschiedenen Posen, Lobo nochmal in verschiedenen Posen. Dann so Soundwords wie Pow, Zap, Sock, Thoom, Kick, Hit, Schrott, Rend, Bite, Splort. Und wenn man das Cover genau anguckt, auf der Rückseite fehlt dann auch so eine Hausecke. Ne, unten im Bereich unten rechts fehlt dann beim Gebäude auch so die Ecke. Und auch diese Ecke ist da zu sehen. Also man kann die da auch noch mit draufkleben und sozusagen so tun, als hätte Lobo das irgendwie abgehauen oder Superman oder keine Ahnung. Ich finde es ganz witzig, weil ich hatte damals von Disney, glaube ich, ein sogenanntes Stick-and-Stack-Buch, wo genau das machbar war. Nämlich du konntest die Figuren nehmen und in verschiedene Szenerien setzen. Und das scheint so ein Ding der 90er Jahre gewesen zu sein, vor allem, weil wir als Kinder ja auch wahnsinnig gerne Aufkleber gesammelt haben. Und scheinbar ist das so eine Ausprägung auch dieses, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dieses Variant-Cover-Wahnsinns. Und ich finde es witzig, dass das gemacht worden ist. Ist meines Wissens auch nicht nochmal gemacht worden, zumindest nicht von DC. Ich war von dieser Ausgabe schon wahnsinnig überrascht, die jemals in der Hand halten zu können. Die Geschichte selber ist eben so eine relativ typische Superman- und Lobo-Kampfgeschichte und es ist in jedem Fall wirklich schweinewitzig, weil immer wenn Lobo kommt, wird es einfach schweinewitzig. Geschrieben ist das, es ist Man of Steel, geschrieben ist es von Louise Simonson, von der alten Frau, wie ich sie so gerne nenne, und von John Bogdanoff. Ich bin kein besonders großer Fan von den Zeichnungen von John Bogdanoff. Das hier ist tatsächlich anguckbar. Also es gibt hier 2, 3 Panels, die mir nicht gefallen. Aber irgendwie scheint John Bogdanoff in den letzten, also von diesem Heft ausgehend, in den letzten in den letzten 12 Monaten ein bisschen was dazugelernt zu haben, weil seine Zeichnungen beispielsweise in den Heften vom Tod von Superman und Supermans Rückkehr, da gefallen mir seine Hefte wirklich immer am schlechtesten. Und ich optisch, der macht da eben auch die Man of Steel Hefte mit Steel eben John Henry Irons. Ich habe die Comics neulich nochmal gelesen, weil ich mir die zugehörigen Podcasts von From Crisis to Crisis angehört habe. Und da habe ich eben Supermans Tod nochmal gelesen und die Hefte von John Bogdanoff haben mir immer am wenigsten gefallen. Das hier ist wirklich noch, also das ist für John Bogdanoff wirklich gut. Da gefallen mir auch spätere Hefte von ihm wesentlich schlechter als dieses. Vielleicht auch deswegen, weil das Ganze den Lobo-Bonus hat, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wirklich, wirklich lustige Geschichte. Ich will gar nicht so viel über den Inhalt reden, weil es ist halt wirklich eine, weiß ich nicht, 20-seitige Prügelei zwischen den beiden Figuren. Und am Ende vereinen sie sich noch gegen einen gemeinsamen Feind. Und es ist also wirklich extrem viel Faust und viel Fighty-Fighty. Kann man mal nach Ausschau halten. Wie gesagt, ich habe es für 1 Euro bekommen. Wenn man das Ding mal irgendwo findet. Die Sache mit dem Aufklebern ist eine nette Idee. Hat sich aber offensichtlich nicht durchgesetzt, weil es ist in den 20 Jahren seitdem wohl nicht wiederholt worden. Zumindest ist nicht meines Wissens. Wenn ihr da mehr wisst, sagt doch mal gerne Bescheid. Gut, ich gehe noch ein bisschen in die Previews. Und zwar ist Secret Wars ja schon so ein bisschen dabei, zu Ende zu gehen. Wir wissen ja auch schon, wie es dann nach Secret Wars weitergehen wird. Und naja, Marvel ist gut darin, sich selber so ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Das hat man damals gesehen bei Fear Itself und anschließend eben bei Shame Itself beispielsweise oder eben auch beim Infinity Gauntlet, der dann, ich glaube, im Jahre 2010 mit The Avengers and the Infinity Gauntlet ja wirklich parodiert wurde. Also Avengers and the Infinity Gauntlet kann man wirklich nicht ernst nehmen. Und das Gleiche passiert jetzt eben tatsächlich mit Secret Wars, nämlich mit einem One-Shot, der irgendwann noch dieses Jahr erscheinen soll. Ich habe jetzt, glaube ich, tatsächlich kein Release-Date gesehen bei diesem Artikel. Nämlich mit dem One-Shot namens Secret Wars 2. Und jetzt könnte man kurz nachdenken, wenn man so die Newslage bei DC, die bei DC die Newslage im Kopf hat, dass es eben auch bei DC eine Fortsetzung von Multiversity geben wird, eben genau mit diesem Titel. Secret Wars 2. Nein, Quatsch. Multiversity 2. Und natürlich ist das eine Anspielung auf Multiversity 2. Und das Ganze wird wirklich wahrscheinlich auch so ein bisschen mehreren Geschichten versehender Spoof auf sich selber. Marvel kann das witzigerweise, Marvel kann über sich selber lachen, hat das eben damals auch mit diesen Fred Hembeck Comics immer ganz gut hingekriegt. Gibt auch diese eine großartige Ausgabe von Sergio Aragonés, der eben da das Marvel-Universum umgebracht hat, praktisch. Und eben Fred Hembeck auch, der ganz bekannt war eben. Da gab es auch neulich nochmal eine Ausgabe, die ich mir auch geholt habe, ganz großartig, House of Ham. Ne, also in Anspielung auf House of M gab es eben einen ganzen Band House of Ham, ich glaube auch für einen knappen Zehner, nur mit Fred Hembeck-Geschichten. Das ist eine große Empfehlung, weil es einfach wirklich sich selber auf den Arm nimmt. Und Marvel kann das irgendwie besser, vor allem als besser als DC im Moment. Und ich freue mich auch sehr auf dieses Heft. Wie gesagt, weil Marvel das einfach wirklich gut hinkriegt. Eine weitere Serie, die es im neuen, Anführungszeichen, im neuen Marvel-Universum geben wird, ist Moon Girl and Devil Dinosaur. Ja, ich weiß, ich mag keine Dinosaurier, bla bla bla, wissen wir, aber es ist Devil Dinosaur und ich liebe Devil Dinosaur einfach. Und es gab damals eben schon eine Devil Dinosaur-Serie in den 70er Jahren von Jack Kirby, die was ganz, ganz Klassisches ist. So, man muss sich das vorstellen, Abenteuer in der Steinzeit und überall sind irgendwelche Affenmenschen und die haben da ihre eigenen Affenmenschen-Probleme und dann ist da eben dieser Moonboy, der auf diesem riesigen roten Dinosaurier reitet. Und das wird jetzt fortgeführt, allerdings in einem modernen Kontext, also Moon Girl in diesem Fall, ist ein kleines schwarzes Mädchen, Person of Color. Es ist, erfüllt gleich irgendwie zwei Minderheiten, also es gibt eine weibliche Figur in Comics, was relativ selten ist, und es gibt eben einen schwarzen Helden oder Heldin in dieser Geschichte, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, vor allem dann auch so ein klassisches Franchise eben wie Devil Dinosaur wieder zu beleben, genau mit dieser Prämisse, kleines schwarzes Mädchen und großer böser Dinosaurier. Ich freue mich sehr auf die Serie, guckt auf jeden Fall auch mal rein, ist ganz, ganz, ganz, ganz fest eingeplant für mich, habe ich sehr viel Bock und ich glaube, das ist eine Sache, die kann auch nur im neuen Marvel-Universum passieren, weil man sich da auch wieder mehr Sachen traut. Euch verabschiede ich jetzt mit einem freudigen Nerd. Nächste Woche gibt es, glaube ich, wenn das alles richtig geplant ist, eine Rollenspielsendung, nämlich den zweiten Teil unseres Kartenspiel-Zweiteilers. Die nächste Reihe, das nächste Spiel heißt, glaube ich, irgendwas mit Zombie und Karten. Zombie Cards of the Evil Dead Monsters. Genau. Weiß ich nicht, irgendwas. Davon gibt's auf jeden Fall einen. Und dann gibt's ab, ich glaube, was haben wir jetzt, August? Ab September dann unsere neue Rollenspielrunde, nämlich mit Vampires. Und da sind wir jetzt auf jeden Fall schon seit einigen Monaten dran, neues Material für Herz der Würfel aufzunehmen. Dann gibt's eben auch bei Herz der Würfel wieder Rollenspielsendungen. Nächste Woche auf jeden Fall erstmal eine Rollenspielsendung und dann sehen wir uns wahrscheinlich in ungefähr 2 Wochen wieder. Nächste Woche gibt es noch eine Sondersendung, die ist aber noch nicht produziert, deswegen kann ich noch nicht fest sagen, wie die aussehen wird, wann die kommen wird. Irgendwann im Laufe der nächsten 5 bis 6 Tage, was habe ich jetzt umgeschmissen, keine Ahnung, 5 oder 6 Tage, gibt es auf jeden Fall noch eine kleine Sondersendung und wir hören uns dann eben in 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht keine Dummheiten. Doch, macht Dummheiten. Ist mir vollkommen egal. Ist ja nicht meine Verantwortung. Und ich verabschiede euch mit einem freudigen Auf Wieder-Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Mahabharata, da bibidibi, Mahabharata, babibibi, Mahabharata, babibidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, bidibi, b